Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, zunächst zu entschuldigen, dass die Dinge, die ich Ihnen heute Abend vortrage, einigermaßen akademisch einsetzen werden. Ich hoffe, dass Sie im Lauf dessen, was ich versuche, Ihnen zu entwickeln, bemerken werden, dass trotzdem ich dabei von spezifisch akademischen Fragestellungen und Beobachtungen ausgehe, bemerken werden, dass es sich dabei um doch recht aktuelle Dinge handelt. Aber zunächst also bitte ich Sie um etwas Geduld. Im Wintersemester 1964 bis 1965 habe ich im Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt ein Seminar über Soziologie des Lachens abgehalten. Dem folgte im Sommersemester eines über sozialen Konflikt. Beide Lehrveranstaltungen, unmittelbar miteinander zusammenhängend, entfernten sich durch experimentellen Charakter recht weit vom Üblichen. Weder wurden bloß Theorien referiert und diskutiert, noch waren sie unter den gängigen Begriff empirischer Sozialforschung zu bringen, obwohl der Nachdruck auf soziologischer Erfahrung lag. Absicht war, den Teilnehmern zu helfen, soziales Sehen zu lernen. Nicht jedoch phänomenologisch, so wie Husserl davon spricht, dass man Wesenheiten sehen lernen soll, also nicht als reine Anschauung irgendwelcher Wesensstrukturen. Vielmehr wurden die Studenten gebeten, faktische soziale Situationen zu beobachten und möglichst präzis zu beschreiben. Die Beobachtungen waren keineswegs positivistisch gedacht, als wären sie unabhängig von Theorie. Sie sollten auch nicht bei der Wiedergabe der Fakten sich beruhigen. Unterstellt war, dass in Situationen, wo mehrere Menschen zusammen lachen oder aneinander geraten, soziale Momente sich ausdrücken, die über den momentanen Anlass hinausgehen, zuweilen in diesem sich verstecken. Weiter wurden die Studenten veranlasst, in ihren Protokollen Interpretationen vorzuschlagen, die man dann erörterte. Sie sollten Implikationen in möglichst enger Fühlung mit dem Beobachteten herausholen. Bewusst wurde gehalten, dass die Interpretationen, die ja nach einmaliger und momentaner Beobachtung nicht mit weiterem konfrontiert werden konnten, der Verifikation oder Falsifikation weithin sich entzogen. Mochten auch manche recht plausibel klingen, die Entscheidung zwischen verschiedenen Deutungen war strengen Sinnes nicht möglich. Unvermeidlich war weiter, dass häufig die Studenten mehr oder minder dogmatische theoretische Vorstellungen, die sie von außen mitbrachten, auf die beobachteten Situationen aufstülpten. Die kritische Diskussion erstreckte sich auch darauf. Das Ganze hätte als Übung der soziologischen Fantasie betitelt werden können oder provokativer als eine zur Entwicklung jenes bösen Blicks, ohne den kaum zureichendes Bewusstsein vom sozialen Zwang zu gewinnen ist. Die Nötigung zu einem derart exponierten Verfahren war zunächst pädagogisch. Wer Soziologie an Universitäten zu lehren, Prüfungen abzuhalten hat, wird kaum darüber sich täuschen, dass den Studenten am schwersten fällt, primäre soziologische Erfahrungen überhaupt zu machen. Ihnen mangelt vielfach jene Art Naivität, die gewiss im Verlauf wissenschaftlicher Bildung aufzuheben ist, ohne die aber Wissenschaft, Forschung wie Theorie tot und steril bliebe. Wie problematisch angesichts der universal vermittelten Gesellschaft auch Thesen über sie geworden sein mögen, die allein auf die unmittelbare Erfahrung von Einzelnen sich stützen. Unmittelbarkeit eben ist gerade im Sinn der gängigen Wissenschaftstheorie. Ohne das Moment primärer soziologischer Erfahrung jedoch bildet sich überhaupt keine Einsicht. Unter den Gründen der viel bemerkten Unproduktivität zahlreicher soziologischer Studien fehlt nach der subjektiven Seite nicht das im Bann des Kriteriums objektiver wissenschaftlicher Kontrolle, die Studenten solche Erfahrungen schon gar nicht mehr sich zutrauen, dass sie vorweg sich verwehren, wenn nicht schon eher es dazu kommt, ihre Erfahrungsfähigkeit verkümmert, ihr Bewusstsein verdinglicht ist. Oft sind sie fähig, selbst schwierige Theoreme genau zu referieren, scharfsinnig an ihnen Kritik zu üben. Ebenso vermögen sie vielfach, die normierten Methoden empirischer Sozialforschung, Statistik inbegriffen, sich anzueignen. Selten aber tragen sie von sich aus bei, was zur Theorie sich entfalten könnte oder auch nur Ideen, die von gesellschaftlicher Erfahrung gespeist in strikt empirische Fragestellungen sich übersetzen ließen. Die Schwierigkeiten, denen man begegnet, sobald Auswertungen von Untersuchungen im höheren Sinn erwartet werden und vollends die bei der Abfassung von Berichten, dürften in denselben Komplex fallen. Scientifische Verantwortung, die einem Unverantwortlichen erst abzuzwingen wäre, scheint es verdrängt zu haben. Sie ist sich zum Selbstzweck geworden. Eingeschüchtert sind die Impulse, an denen allein sie sich erst bewähren würde. Verkümmert ist die einfache Freiheit des Geistes. Die positivistische Gesinnung, die weit über die ausdrückliche methodologische Diskussion hinaus die gegenwärtige soziologische Haltung durchdringt, lähmt den Schwung und beraubt die Fragestellungen dessen, wodurch sie mehr wären als Anwendungen von Verfahrensweisen um dieser Willen oder Überprüfung anderwärts bereits erarbeiteter Resultate. Die Verdinglichung des Bewusstseins hat keine Grenze am Bewusstsein derer, an denen es wäre, sie erkennend zu sprengen. Dem sollte entgegengewirkt werden. Ich erläuterte den Studenten, was mir vorschwebte, durch die Geschichte von einem sehr nahen Freund, der geduldig seinen Hund das Bellen gelehrt hatte. Pädagogik pflegt ihren Stachel zu verlieren, sobald sie ihre Zwecke einbekennt. Nachdem die zu erwartenden Hemmungen, vor allem wohl die Furcht, sich vor versierten Kollegen eine Blöße zu geben, sich gemindert hatten, sammelten die Studenten mit zunehmender Freude Material, schließlich so viel, dass die wöchentlich zweistündigen Sitzungen nicht mehr ausreichten. Ermutigt wurde das Experiment durch das wissenschaftliche Schicksal der Authoritarian Personality. Es verdankte sich nicht der Exaktheit der Forschungsinstrumente oder dem repräsentativen Charakter der Stichproben, sondern einer gewissen Zivilcourage, artikulierte Theorie mit empirischen Daten zusammenzubringen. Ohne dass in Seminaren etwas dergleichen hätte ambitioniert werden können, waren sie als Vorschule dazu geplant. Die Hoffnung war, dass Studenten, die intensiv daran teilnahmen, später auf Ideen von Erhebungen verfallen könnten, die über die Reproduktion und über minimale Varianten von schon Gewusstem hinausgingen. Indessen erschöpfte sich der Plan nicht in der pädagogischen Absicht. Hinter ihm stand eine gesellschaftliche Konzeption. Sie schließt auch die Erklärung des Mangels an Erfahrungsfähigkeit ein. Ihr Gegenstand ist kein anderer als der des Seminars, der soziale Konflikt. Er war in Wahrheit bereits mit der Analyse der Situation des Lachens gemeint. Aggression wurde als dessen wesentliches Konstituent vorausgesetzt. Die Protokolle bestätigten das durchweg. En passant mag als immerhin einigermaßen gesichert angedeutet werden, dass jenes Lachen in sozialen Situationen kaum etwas mit Humor, Komik, überhaupt ästhetischen Kategorien zu tun hat, sondern in einem Bereich lokalisiert ist, in dem abweichendes Verhalten, Feindseligkeit gegen die jeweilige Minorität, Identifikationsversuche mit herrschendem Verhalten und herrschender Ideologie entscheiden. Der Begriff des sozialen Konflikts, der Thematik der amerikanischen Soziologie entnommen, ist eine Art positivistischer und subjektivistischer Säkularisierung der marxischen Lehre vom Klassenkampf. Diese war, wie in der Politik, auch wissenschaftlich in Amerika nie voll rezipiert worden. Vorweg wurde bei Social Conflict dort wohl an die Spannungen der scharf voneinander abgegrenzten ethnischen Gruppen gedacht und an Reformen. Während der letzten 20 Jahre war der Begriff Social Conflict international sehr zurückgetreten, nämlich in der Soziologie. Der 1958 von meinem Kölner Kollegen René König herausgegebene Band Soziologie führt zwar die benachbarten Stichwörter Herrschaft, Mobilität, Schichtung, soziale Kontrolle auf, nicht aber Klasse, Unterdrückung, sozialer Konflikt. In der Soziologie war von diesen erst wieder bei Lewis Kozer in Amerika, bei Ralf Dahrendorf in Deutschland die Rede, und zwar pointiert gegen die wesentlich statische, strukturell-funktionale Theorie von Talcott-Parsons. Soziale Konflikte seien nicht als dysfunktional und für das soziale System desintegrativ, nicht ausschließlich unter dem Aspekt ihrer Anomalie, sondern als Motoren zu betrachten, die, und ich zitiere Kozer, für die Erhaltung, Angleichung oder Anpassung der sozialen Bedingungen und der sozialen Strukturen sorgten. Das greift zurück auf Georg Simmels Abhandlung über den Streit aus der großen Soziologie von Simmel. Dieser war dort schon als eine Form der Vergesellschaftung zur positiven soziologischen Kategorie geworden, solange nur die Streitenden innehielten vor der baren Ausrottung des Gegners. Sie ist für Simmel im Geist argloser Liberalität ein Grenzfall. Der Kampf selbst jedoch sei, zitiere wörtlich, die Abhilfsbewegung gegen den auseinanderführenden Dualismus, soweit Simmel, die sich a priori eben nur im Medium gemeinsam anerkannter Normen realisiere. Simmel neigt aus formalsoziologischen Motiven dazu, die Kategorie des Streits zu verabsolutieren. Was inhaltlich entscheidet, dass Streit notwendig und legitim ist, um über einen schlechten, antagonistischen Zustand hinaus zu gelangen, also als Mittel eines radikalen Friedens, in dem die Antagonismen material aufgehoben werden, nicht aber, dass Streit an sich einer abstrakten und losgelassenen Idee von Dynamik zuliebe zu bejahen sei, all das bleibt bei Simmel peripher. Seine Konzeption zieht ihre Invarianten allesamt von dem antagonistischen Zustand ab. Diesen akzeptiert sie in Rekurs auf angebliche Strukturen der Menschennatur als unveränderbar. Kozer knüpft soweit an Simmel an, wie seine Apologie des Gruppenkonflikts zwar mit Recht kritisch gegen harmonistische Analysen der bestehenden Gesellschaft die Funktion des Dysfunktionalen betont. Dabei konserviert er aber das Modell stabiler, durch Konsensus im Gleichgewicht gehaltener sozialer Systeme. In einem späteren Aufsatz Gewalt und gesellschaftlicher Wandel treiben ihn freilich Einsichten in die Struktur gemeinhin als irrational gebrandmarkter Revolten darüber hinaus. Ihnen schon der Maschinenstürmerei erkennt er, Cosa, ein höheres Maß an Rationalität zu, als die funktionale Soziologie konzedieren möchte. Das Modell einer möglichst reibungslos sich reproduzierenden Gesellschaft wird erschüttert durch Aktionen, die nach Kriterien jenes Modells dysfunktional wären, nicht jedoch nach dem einer in sich selbst vernünftigen Gesellschaft. Von ihrem Gegenstand wird eine Soziologie zur Wiederentdeckung der Dialektik genötigt, die deren Prinzipien verleugnen möchte. Dahrendorfs Theorie des sozialen Konflikts verwendet ausdrücklich ein Modell, das auf den Annahmen der Geschichtlichkeit, ich zitiere abermals wörtlich, der Geschichtlichkeit, der Explosivität, der Dysfunktionalität und des Zwangscharakters menschlicher Gesellschaften, soweit Dahrendorf, beruht. Was dem Strukturschema von Parsons Akzidenz war, wird von Neuem essentiell. Ich verlese Ihnen einige Kernsätze von Dahrendorf. Auf einer solchen Basis erscheint der Konflikt als notwendiger Faktor in allen Prozessen des Wandels. Darüber hinaus schließt eine solche Orientierung den utopischen Gedanken des gleichgewichtig funktionierenden, stabilen Sozialsystems, der klassenlosen Gesellschaft, des Paradieses auf Erden aus und ist damit sowohl der Wirklichkeit der Gesellschaft als auch auf der Ebene der politischen Theorie der Idee der Freiheit näher als die Konsensustheorie. Zitat Ende. Der antagonistische Charakter der Gesellschaft, der sozialen Konflikt produziert, wird unverhüllt zugestanden, freilich wiederum zur Invariante gemacht, damit es bei einem gezähnten, seinerseits nicht auf seine Legitimität befragten sozialen Wandel bleibe. Max Webers idealtypische Methode ebenso wie seine Vorstellung von Gesellschaft nimmt Dahrendorf auf. Sie sei notwendig durch Über- und Unterordnung strukturiert, die sich offenbaren in der Befehlsgewalt von Herrschaftsverbänden. Sozialer Konflikt wäre danach einer, der, und ich zitiere nochmals Dahrendorf, sich aus der Struktur sozialer Einheiten ableiten lässt, also überindividuell ist. Einmal gibt es in sehr kleinen sozialen Einheiten, Rollen, Gruppen, häufige Gegensätze, die keinerlei strukturelle Relevanz haben, für die also eine Theorie des sozialen Konfliktes nicht gilt. Zum anderen lässt sich vermuten, dass auch Auseinandersetzungen zwischen sehr umfassenden sozialen Einheiten zuweilen eher psychologischer als soziologischer Erklärung bedürfen. Eine gewisse soziale Willkür scheint manchen Kriegen der Geschichte nicht fremd zu sein. Zitat Ende. Ist indessen, meine Damen und Herren, einmal die Präponderanz der Gesellschaftsstruktur über alles partikulare und gar individuelle Handeln eingesehen, so wird die Annahme von Konflikten, die keinerlei strukturelle Relevanz hätten, fragwürdig. Eine Transposition der wissenschaftlichen Arbeitsteilung auf den Gegenstand soziologischer Erkenntnis. Die Vermutung gab, soziale Konflikte größten Maßstabs wie Kriege könnten eher psychologischen als sozialen Wesens sein, ist ungerechtfertigt. Die primären psychologischen Reaktionen der Einzelnen, Führer oder Geführte, sind irrelevant vor den übermächtigen Verhältnissen, in die sie eingespannt sind und die ihnen ihr Verhalten weithin aufnötigen, obwohl die objektiven Tendenzen kaum so furchtbar sich durchzusetzen vermöchten, okkupierten sie nicht auch das psychologische Leben wider die Interessen des Lebenden. Aber im geschichtlichen Bereich ist Psychologie vermöge der Vergegenständlichung der Institutionen, in welche die Lebendigen eingespannt sind, ein sekundäres, nicht primär. Zumal die vielberufenen Verhaltensweisen und Abweichungen der Führer werden aus ideologischen Motiven maßlos überschätzt. Noch der Diktator, der tatsächlich über Leben und Tod entscheiden kann, ist in seinen politischen Entscheidungen weithin an die Chancen und Alternativen gekettet, mit denen er konfrontiert wird. Just psychologische Beobachtung lässt vermuten, dass er seine Instinkte und Triebregungen eher in den Dienst politischer Ziele stellt, als dass diese davon im Ernst abhängen. Dahrendorfs Unterscheidung sozialstruktureller und bloß psychologischer Konflikte gestattet elegante wissenschaftspraktische Selektion des von der Soziologie zu behandelnden und nicht zu behandelnden, läuft aber Gefahr, Phänomene zu ignorieren, an denen Wesentliches sich ablesen ließe. Die Integration des Klassenkampfs zur Institutionalisierung miteinander wetteifernder Verbände und Parteien begründet das den Konflikt bejahende und zugleich entschärfende Schema der zeitgenössischen Konflikttheorie. Koser überträgt die von Simmel am Konkurrenzkampf entwickelte urliberale These von der einheitsstiftenden Wirkung des Konflikts auf die angeblich pluralistischen Gesellschaften der Gegenwart. Die Konflikte vielfältiger, interdependenter Gruppen sollen, indem sie sich gegenseitig aufheben, das soziale System ebenso wohl verklammern wie seine Erstarrung verhindern. Unbesehen wird die Theorie Spencers restauriert, der zufolge fortschreitende Integration mit fortschreitender Differenzierung zusammengeht. Unterdessen ist die Quantität der Integration in die entgegengesetzte Qualität umgeschlagen. Sie hat emphatische Differenzierung, die sich erst in der freien Entfaltung der Individuen bewährte, verhindert. Die scheinbare Vielfalt offiziell ermutigte, gleichsam von einem Dach überwölbter Kämpfer, welche soziale Konflikte nun auch real ins eingeschliffene Schema zwingen, travestiert einen stets noch um der Erhaltung der bestehenden Verhältnisse willen entzweiten Zustand. Die gängigen Theorien vom sozialen Konflikt, die seine Realität nicht länger verleugnen können, treffen nur das an ihm, was diesseits der perennierenden Gewalt, die hinter der Reproduktion der Gesellschaft sich verbirgt, in Rollen und Institutionen artikuliert und versachlicht ist. Implizit wird bereits die soziale Kontrolle der Konflikte mitgedacht, die nach Dahrendorf zu regeln, eingreifend zu steuern und zu kanalisieren wäre. Wohl verschweigt er keineswegs das, und ich darf abermals zitieren, die erfolgreiche Regelung von Konflikten allerdings eine Reihe von Voraussetzungen hätte. Er fährt fort, die Beteiligten müssten Sinn und Unvermeidlichkeit von Konflikten eingesehen und vorweg über Spielregeln der Schlichtung sich geeinigt haben. Eine Bedingung, die operationell den kritischen Fall ausschaltet, indem die Konflikte die geltenden Spielregeln umwerfen. Diese sind denn auch keineswegs Spielregeln, nämlich frei vereinbart, sondern ihrerseits Sedimente gesellschaftlicher Prozesse. Eben solche Objektivität des Konflikts jedoch entgleitet Dahrendorf. Er hypostasiert die Konflikte als Gruppenstrukturen und erwartet ihre Bändigung von der subjektiven Vernunft dadurch, und ich zitiere wieder wörtlich, dass jeder Eingriff in Konflikte sich auf die Regelung seiner Formen beschränkt und auf den vergeblichen Versuch der Beseitigung ihrer Ursachen verzichtet. Zitat zu Ende. Die a prioristisch dekretierte These von der Vergeblichkeit eines solchen Versuchs dürfte mit dem positivistischen Modell, etwa mit Dewey's Experimentalismus, schwer vereinbar sein. Die Zwangstheorie der Gesellschaft, die Dahrendorf der vom Konsens entgegenhält, ist jener nur so weit konträr, wie sie das traditionell liberale Einverständnis mit der normativen Ordnung durch Berücksichtigung postliberaler Züge solcher der verwalteten Welt modifiziert. In seiner Abwandlung der Lehre vom sozialen Konflikt schlägt das Verschwinden ebenso der Konkurrenz in ihrer alten Form wie des manifesten Klassenkampfs sich nieder. Insofern ist sie den Strukturveränderungen der Gesellschaft adäquat. Unsichtbar aber wird, was der Lebensphilosoph Simmel noch an der Transformation des gewalttätigen Kampfes von einst zur Konkurrenz als Grausamkeit aller Objektivität durchschaute. Simmel, von der Simmel sagt, dass sie nicht aus einer Lust am Fremden leide, sondern gerade darin besteht, dass die subjektiven Faktoren aus der Rechnung ausscheiden. Aus jener Grausamkeit hat mittlerweile der Schreibtischmord als soziale Tatsache sich entwickelt. Das Wort sozialer Konflikt lenkt ab von dessen tödlichem Schrecken wie von seiner objektiven Basis in ökonomischen Antagonismen. Diese werden neutralisiert zu Verhaltensweisen einzelner Individuen, etwa an die sogenannte Kultur, in der sie sich finden, nicht angepasster, Gruppen, Organisationen und was immer es sei. Solche Verschiebung fügt sich den überwiegenden Tendenzen der gegenwärtigen Soziologie ein. Sie widerstreben einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Konstatierbare und klassifizierbare soziale Phänomene werden, weil sie den Zugriff empirischer Forschung umstandslos sich darbieten, mit ihrem letzten Substrat verwechselt. Die Frage nach ihrer Vermittlung durch die Struktur der Gesellschaft ist eskamotiert. Gemäß der alten Distinktion der aristotelischen Ontologie jedoch ist das dem Betrachter Nächste, das ihm als erstes erscheint, auch gesellschaftlich keineswegs an sich das Erste. Priorität kommt ihm nicht darum zu, weil die Struktur oder Totalität mit verfügbaren spezifischen Methoden nicht ebenso sich dingfest machen lässt wie ihre Derivate. Gleichwohl hätte die Klassenkampftheorie nicht so blank in Erhebungen über soziale Konflikte und daran etwa anschließende Verallgemeinerungen sich transformieren lassen, begünstigten es nicht die Phänomene. Der Klassenkampf alten Stils im Sinn des marxischen Manifests beginnt, einem Wort von Brecht zufolge, unsichtbar zu werden. Seine Unsichtbarkeit selber ist nicht zu trennen von den Strukturproblemen. Tatsächlich sind die Manifestationen des Klassenverhältnisses in weitem Maß in den Funktionszusammenhang der Gesellschaft eingebaut worden, ja als Teil ihres Funktionierens bestimmt. Das allerdings ist insofern kein Novum, als die Gesellschaft sich nicht nur trotz des Klassenverhältnisses am Leben erhielt, sondern stets durch es hindurch. Die Entwicklung war teleologisch. In der objektiven Doppelstellung des Proletariats zur bürgerlichen Gesellschaft vorgeformt. Einerseits waren die Proletarier in der Periode, die Marx und Engels vor Augen stand, Objekte der Ausbeutung, nicht autonome Subjekte des gesellschaftlichen Gesamtprozesses. Sie existierten insofern außerhalb des Begriffs einer Gesellschaft, die eine von Freien und Mündigen zu sein behauptet. Ohnehin rekrutierten sie sich in der Zeit der industriellen Revolution und den ersten Dezennien danach aus depositierten Handwerkern und Bauern, die ihren gesellschaftlichen Ort verloren hatten, gleichsam aus Exterritorialen. Dennoch war das Proletariat als Produzent des gesellschaftlichen Reichtums auch der Gesellschaft immanent, nämlich im Begriff ihrer Produktivkraft. Reaktiv zur revolutionären Drohung, aber auch nach eigener geschichtlicher Logik, hat das Gewicht des immanenten Elements im Begriff des Proletariats sich verstärkt. So hat die gewerkschaftliche Bewegung, die den Arbeitern innerhalb des bestehenden Systems einen höheren Anteil am Sozialprodukt als das prekäre Minimum verschaffte, mit Notwendigkeit, nämlich im materiellen Interesse der Arbeiter in der Richtung ihrer Integration gewirkt. Der Antagonismus, der die Arbeiter zur Organisation verhielt und insofern bereits sie integrierte, hat sie anwachsend mit dem verbunden, wogegen ihre Kaders in den frühen und wildwüchsigen Zeiten des Hochkapitalismus stritten. Nicht bloß gelangten sie materiell in eine Lage, in der sie mehr zu verlieren hatten als ihre Kette, sondern komplementär dazu hat die Tendenz des Kapitals, sich in die Bereiche von Geist und öffentlicher Meinung hinein zu expandieren, auch das Bewusstsein und Unbewusstsein des ehedem vierten Standes okkupiert. Marx bereits und vollends spätere Marxisten gaben sich Rechenschaft davon, dass das Klassenbewusstsein nicht mechanisch mit der Existenz von Klassen verbunden, sondern erst herzustellen sei. Allgemein war, im Gegensatz zur verbreiteten Ansicht, das Klassenbewusstsein der Oberklassen entwickelter als das der unteren. Geschichtliche Erben der feudalen Herrschaft innervierten die Oberklassen vielfach weit über die Intelligenz der einzelnen Individuen hinaus, Gefahren nicht nur der politischen Praxis, sondern noch des von der Praxis relativ entfernten Gedankens. Die Unterklasse dagegen, stets real im Bann der hierarchischen Verhältnisse, musste diesen sich anpassen, um zu leben. Der Zwang dazu wurde planmäßiger stets von oben in Regie genommen, waltete aber auch automatisch. Bezweifeln durfte man, ob das Klassenbewusstsein selbst in den Glanzzeiten der deutschen Sozialdemokratie während des wilhelminischen Zeitalters so substanziell war, wie die Funktionäre sich schmeichelten. Fraglos hat es seitdem, zumal im Hinblick auf den sichtbar niedrigeren Lebensstandard der östlichen Länder, sich abgeschwächt. Kampf indessen, auch Klassenkampf, postuliert Bewusstsein auf beiden Seiten. Sonst verflüchtigt sich sein Begriff zu einer Abstraktion objektiver und undurchschauter Klassengegensätze, die nicht Subjekt und deshalb fürs Handeln gleichgültig werden. Der das Muster der subjektiven Ökonomie nachahmende Subjektivismus der gegenwärtigen Lehre vom sozialen Konflikt kann darauf sich stützen, dass subjektiv der Klassenkampf vergessen ist, wofern er je die Massen ergriffen hatte. Das tangiert auch, zumindest zeitweilig, seinen objektiven Sinn. Aber durch die Integration ist der objektive Antagonismus nicht verschwunden. Nur seine Manifestation im Kampf ist neutralisiert. Die ökonomischen Grundprozesse der Gesellschaft, die Klassen hervorbringen, haben aller Integration der Subjekte zum Trotz nicht sich geändert. Gesellschaftliche Erkenntnis, die weder die Theorie noch die Epiphänomene fetischisieren möchte, muss dergestalt sich versichern, in welcher die objektiv vorhandenen, aber im doppelten Sinn verdrängten Klassengegensätze sich manifestieren. Unabweisbar die Vermutung, es geschehe das im privaten Bereich. Er ist als gesellschaftlich durchaus Vermitteltes ebenso Schein wie andererseits die Zuflucht von Regungen wider den Druck der gesellschaftlichen Totalität, deren Male sie doch ihrerseits wieder tragen. Den Konflikten, die hier seit je stattfinden, geht meist das Bewusstsein vom Klassenverhältnis ab. Sie durften sozial umso mehr anzeigen, je weiter sie vom gleichsam offiziellen Gegensatz Kapitalarbeit abliegen. Dem sei es in den sogenannten zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es selbst innerpsychologisch nachzugehen, wäre eine der fälligen Aufgaben von Soziologie. Sie hat ihren Stachel daran, dass die unmittelbar gegebenen Daten nicht weniger verhüllen als offenbaren, während die Grundstrukturen nicht mehr drastisch im Großen erscheinen. Zu erwarten steht, dass im einzelnen Moment die Struktur samt ihren Veränderungen aufblitzen, die als Ganze nicht zu greifen, als Allherrschende jedoch das Gesetz jeglicher Konkretion sind. Gelänge es nicht, Gesellschaft aus ihren Phänomenen zu interpolieren, so wäre ihr Begriff wahrhaft der Aberglaube, als den manche Positivisten ihn verfehlen. Das, meine Damen und Herren, legitimiert die Insistenz auf ungesteuerte subjektive Erfahrung. Die Einsicht in ihre Unzulänglichkeit und Willkür ist nicht ideologisch zu missbrauchen, um solche unreglementierte Erfahrung einfach abzuschneiden. Wissenschaftliche Selbstkontrolle möchte Empirie verglichen mit der offenen Fülle, die der Begriff einmal meinte, so einengen, dass schließlich nur noch registriert wird, was von Methodologie zugerüstet auf sie eingerichtet ist. Gegenüber der überwertigen Methode hat, was sie als Ausschweifung und philosophisches Relikt anschwärzt, zunehmend die Funktion des Korrektivs. Einzig eine theoretisch vorweg schwer fixierbare Kombination von Fantasie und Flair für die Fakten reicht ans Ideal der Erfahrung heran. Gleichwohl ist die Kluft zwischen Theorie und Fact-Finding, welche die gegenwärtige Soziologie markiert, nicht nach einem abstrakten Entwurf, etwa der ungebrochen festgehaltenen Theorie vom Primat, These vom Primat der Theorie zuliebe zu überbrücken. Zu visieren wäre die Wechselwirkung von Theorie und Erfahrung. Unvermeidlich dabei ein Zirkel. Keine Erfahrung, die nicht vermittelt ist durch, sei es auch unartikulierte, theoretische Konzeption. Keine Konzeption, die nicht, wofern sie etwas taugt, in Erfahrung fundiert ist und stets wieder an ihr sich misst. Dieser Zirkel ist nicht zu verschweigen. Keineswegs jedoch mangelnder Besinnung, unklarem Denken zur Last zu legen. Bedingt wird er dadurch, dass in der Trennung von Erfahrung und Begriff selbst Willkür steckt. Einem möglichst sauberen Instrumentarium zuliebe werden unreflektiert die beiden Momente arbeitsteilig einander gegenübergesetzt. Aber keines von ihnen wäre ohne das andere. Der Zirkel ist identisch mit dem der totalen, durchaus vergesellschafteten Gesellschaft, die, indem sie alles Einzelne durchdringt, eine Art negativer Identität von Allgemeinem und Besonderem erzwingt. Nur von den Extremen, ihren beiden Polen her, ist sie zu fassen. Theorie und gesellschaftliche Physiognomik fusionieren sich. Sozialwissenschaftliche Erkenntniskritik ständen Besinnungen darüber an, wie der durch Reglementierung einschrumpfende Begriff des Empirischen seine Breite und Offenheit sich zurückerobern könnte. Allzu leicht nähert das empirische Verhalten des Soziologen sich dem des Kindes, dass die Fabel vom Fuchs und vom Storchen mit der Weisheit quittiert, es gäbe gar keinen Storch. Bis hinab zu ebenso läppischen wie affektiv besetzten Zänkereien präsentiert die Gesellschaft den Lebendigen die Rechnung für ihre verkehrte Gestalt, an der sie mitschuldig sind und für das, was sie aus ihnen gemacht hat. In dem Blinden, sich selbst verborgenen Konflikten gelangt das gesellschaftliche Wesen an die Subjekte zurück, ohne dass sie dessen gewahr würde. Die Parole, die der Faschismus in stürmischer Vorwegnahme gegen das Klassenbewusstsein lancierte, sind mittlerweile außerhalb der faschistischen Systeme doch nicht minder ideologisch zu realen Gewalt geworden. Vermutlich allerdings ist die Harmonie nicht so dauerhaft, wie vorgespiegelt wird, durch die Beteuerung vom Überholtsein jeder kritischen Theorie, deren man endgültig ledig zu sein hofft, indem man sie zur Metaphysik relegiert. In Krisensituationen mag der soziale Konflikt als einer von Klassen sich nochmals aktualisieren. Ob abermals in den Formen der verwalteten Welt, bleibt abzuwarten. Bis zur Stunde jedoch wird dem sozialen Konflikt auch anderswo nachzugehen sein. Trifft zu, dass die Gesellschaft zur antagonistischen Totalität sich entfaltete, so ist fast jeder nach gängiger Rede partikulare Konflikt deren Deckbild. Der marxischen Theorie dünkte noch selbstverständlich, dass der objektive Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen krass dort sich äußere, wo der Druck derer, die über die Produktionsmittel verfügen, auf die, welche ihre Arbeitskraft verkaufen, am härtesten fühlbar war, in Ökonomie und Politik. Jene Selbstverständlichkeit ist allerorten zergangen. Wie die Proletarier kaum mehr als solche sich fühlen, existiert auch der Fabrikant, der Weber, nicht mehr. Nicht länger tritt der Unternehmer als leibhafte Verkörperung der Kapitalsinteressen den Arbeitern entgegen. Mit fortschreitender technischer Rationalisierung, mit der Versachlichung der Autoritätsstruktur sehen die Arbeiter im Betrieb keinen greifbaren Gegner mehr vor sich. Allenfalls reiben sie sich an Vorgesetzten in einer nach oben unabsehbaren Hierarchie, an Vorarbeitern, Meistern und Ähnlichem. Die Streitigkeiten mit diesen sind Prototypen von sozialem Konflikt heute und von dessen Verschiebung. Sie ereignen sich an falscher Stelle. Die präsumtiven Gegner stehen ihrerseits unter dem Druck, für das Soll der Produktion zu sorgen. Eigentlich sind sie Phantome, Personalisierungen, durch welche die Abhängigen das Abstrakte und Undurchdringliche der Verhältnisse in ihre lebendige Erfahrung zurück zu übersetzen trachten. Ist jeder Lohnkonflikt latent, stets noch Klassenkampf, so wird dieser doch durch die integrale Organisation sistiert und institutionalisiert. Das aber kann nicht bruchlos gelingen. Der Konflikt, unsichtbar unter der Oberfläche des Partnertums, äußert sich in gesellschaftlichen Randphänomenen. Entweder dort, wo die Integration noch nicht ganz hinreicht, oder in jenem Abhub der Erscheinungswelt, den der antagonistische Prozess nach wie vor aus sich ausscheidet. Vielfach in den irrationalen Ausbrüchen derer, die weder als Arbeitskräfte noch auch nur als Konsumenten der Gesellschaft voll immanent sind. Mangel und Not sind in der angeblichen Affluent Society nicht mehr das Schicksal der beschäftigten Arbeiter, sondern das von Kleinrentnern und gewissen schwer fassbaren, nicht organisierten Zwischengruppen. Bei jenen Gruppen werden Neid, Gezänk, verdrückte und fehlgeleitete Aggression, alte Erbschaft des Kleinbürgertums am zähesten sich behaupten. Nicht sowohl für die Ordnung als für Minderheiten oder politisch nicht Konformierende bilden sie ein gefährliches Potenzial. Gegen jene mag im Krisenfall die ihrem primären Ziel entfremdete Klassenkampfenergie nutzbar gemacht werden, wie schon einmal unter dem Faschismus. Dies Potenzial ist aber eines von Desintegration. Der Zerfall in zentrifugale Partikel ist die Kehrseite sozialer Integration. Je rücksichtsloser sie das Verschiedene unter sich begräbt, desto mehr zersetzt sich unterirdisch das soziale Gefüge. An den Klickenkämpfen der Nationalsozialisten war das zu beobachten. wird eine Fußball-Weltmeisterschaft vom Radio übertragen, deren jeweiligen Stand die gesamte Bevölkerung aus allen Fenstern und durch die dünnen Wände der Neubauten hindurch zur Kenntnis zu nehmen gezwungen ist. So mögen sich spektakulär verschlampte Gammler und wohlsituierte Bürger in ihren Sakkos einträchtig um Kofferradios auf dem Bürgersteig scharen. Für 2 Stunden schweißt der große Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressenten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischer Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres zerstörerischen Wesens. Tatsächlich haben makrokosmisch die sozialen Zündstellen sich vorab in die außen- und quasi-kolonialpolitischen Konflikte verlagert. Mikrokosmisch jedoch manifestiert der Antagonismus und sein explosives, sich durch den gesamten Sozialkörper hindurch in exzentrischen Situationen Parodie gleichsam dessen, was man einmal Spontaneität nannte. Noch verinnerlichte, sogenannte psychologische Konflikte haben zumindest auch ihre soziale Dimension, so wenig im Übrigen psychologische und gesellschaftliche Determinanten unmittelbar zusammenfallen. Zwischen beidem lässt nur willkürlich dort sich scheiden, wo Schemata individueller Reaktionsweisen zugleich gesellschaftliche Aggressivität katalysieren. Derlei Schemata reichen vom hämischen Lachen und vom Schimpfen, dem verbalen Zuschlagen über den Practical Joke zu jener Art physischer Gewalttätigkeit, wie sie in einem der Seminarprotokolle als Bestandstück des herzlichen, aber rauen Tons gegenwärtiger Autositten beschrieben wurde. Da die soziale Entwicklung die Kategorie des festgefügten, mit sich identischen psychologischen Ichs zu überholen sich anschickt, ist es fraglich, wie weit solche Verhaltensweisen überhaupt noch der Psychologie zugerechnet werden können. Vielleicht sind gerade sie heute zu den Charaktermasken objektiv vorgegebener sozialer Konflikte geworden. Dass die Individuen sie nicht durchschauen, ist mitbedingt von deren zunehmender Diskontinuität und Inkohärenz, der von Menschen also, die von den situativen Bedingungen ihre Impulse entlehnen und sich ebenso wie diese proteushaft ändern, ohne dass die einzelnen Momente zu einer einheitlichen Geschichte zusammenwachsen. Der letzte Satz war bereits ein Zitat aus der Schrift Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft meines Freundes Alexander Mitscherlich, und ich darf Ihnen noch einen Satz daraus weiter vorlesen. Geschichte setzt Gedächtnis voraus. Dieses scheint unter den extremen Anforderungen unserer Großzivilisation auf das Fachwissen beschränkt zu sein. Es entspricht ihm kein ebenso geschärftes Gedächtnis für die eigene Affektgestalt, für das Selbst, für die unumgänglichen Krisen und Brüche seiner Entwicklung. Soweit Mitchell. Diese Typen, bei denen die Ich-Kontrollen geschwächt sind und die überwachsam auf Situationen einschnappen, dürften die gleichen sein, die am meisten zu, wie ich es nennen darf, kryptosozialen Streitigkeiten neigen. Vermittelt werden die pseudo-privaten Konflikte zur gesellschaftlichen Objektivität durch die Sprache. In deren Wendungen und Stereotypen, ich glaube, ich muss das in der Stadt von Karl Kraus kaum wiederholen, haben sich historische und soziale Verhältnisse und Spannungen niedergeschlagen. Auf diese sind sie interpretierbar. Macht der Straßenbahnschaffner seinem Ärger über Studenten Luft mit einer Bemerkung über deren angeblich allzu üppig bemessene Freizeit, so ist daran weniger erheblich die durchsichtige psychologische Motivation als der gesellschaftliche Gehalt des Gesagten, etwa der Neid des fest aber schlecht besoldeten, reglementierten, an starre Arbeitszeiten gebundenen Beamten, auf die nach seiner Ansicht später einmal in freieren Berufen mit besseren materiellen Chancen tätigen. Der Schaffner, der die recht komplexen Ursachen dieser Gruppendifferenz verkennt, wird seine Rancune an denen auslassen, die selber Objekte der sozialen Prozesse weit weniger begünstigt sind, als er sich vorstellt. Oder ein altes Weib herrscht Kinder, die auf einer ohnehin lauten Straße spielen, wegen Lärmens an. Noch nachdem sie längst verschwunden sind, schimpft es weiter. Das mag soziologisch lehrreicher sein als gegenwärtiger Lohnkämpfer am runden Tisch. Sprache ersetzt physische Gewalt und ist auf dem Sprung, in diese überzugehen. Unter der Rationalisierung notwendiger Erziehung, einer der beliebtesten im Klima der Reaktion, lässt die Frau die aufgestaute Wut über die eigene armselige Existenz und die allgemeine über den Verkehrslärm an denen aus, die sich ihr schutzlos darbieten, an den Kindern. Dass ihr Affekt gegen den Anlass sich verselbstständigt, zeigt, wie irrelevant dieser für ihren Sozialcharakter ist. Protest wider die Brutalität von Autofahrern jedoch käme ihr schwerlich in den Sinn. Verhasst ist ihr vielmehr aus zweiter Natur, was ihr als ungebändigte Erste aufstößt, sie an das mahnt, was sie in sich unterdrücken musste, der Krawall der Kinder. Nicht selten allerdings entfachen sich gerade an den Maschinen und Apparaten der Konsumsphäre Konflikte, sobald einmal etwas nicht nach neudeutscher Sprache in Ordnung geht. Die Triebökonomie heute dürfte so geartet sein, dass Libido weniger lebendigen Menschen den fabrizierten Schemen von Lebendigem und den Konsumgütern selbst den Waren gilt. Der Familienkrach bricht aus, weil der Fernsehapparat nicht arbeitet, vor dem die wiedervereinigte Primärgruppe den längst entschiedenen Boxkampf noch einmal verfolgen will. Denen, die um ihr synthetisches Vergnügen geprellt wurden, bietet der Familienkreis den willkommenen Anlass, abzureagieren, was mit den anwesenden Personen überhaupt nichts zu tun hat. Diese werden für die anderen zu Objekten, von den an der Oberfläche unschuldigen Tauschbeziehungen der Verkäufer zu den Konsumenten über mehr oder minder verborgene Mechanismen von Herrschaft und Verwaltung, über Kliniken und Kasernen bis zu Gefängnissen und Konzentrationslagern. An Nuancen der Gereiztheit lässt das sich feststellen. Äußert der Schuhe probierende Kunde, dieser Schuh sei ihm zu weit, so empfindet das Ladenmädchen das bereits als Affront und sagt gereizt, da muss ich Ihnen recht geben. So völlig ist sie mit dem Vertrieb der Standardprodukte identifiziert, dass sie im Individuum, dessen Bedürfnisse vom Standard abweichen, a priori den Gegner wittert. An einer Straßenkreuzung springt bei grünem Licht das erste von einer Dame gesteuerte Auto nicht an. Nach gedämpftem Hubkonzert kommt beim nächsten Rotlicht der Fahrer des folgenden Wagens nach vorn, sagt deutlich und sachlich, nicht einmal bedrohlich, und der betreffende Herr sprach Frankfurter Dialekt, dumm Sau. Und die Dame antwortet ebenso sachlich und ernst, entschuldigen Sie mich. Kein Konflikt mehr. Unangefochten dominiert die Sachlogik, welche die Unverschämtheit des Mannes ebenso legitimiert wie die Demut, mit der die Frau sich selbst als nicht ganz produktgemäße Agentin des Autos als Sünderin wieder die sanktionierte Verkehrsordnung einstufen. Dass die Konsumenten eigentlich Anhängsel der Produktion sind, verhält sie dazu, sich ihrerseits der wahren Welt gleichzuschalten und danach auch ihre Beziehungen zu anderen Individuen zu vergegenständigen. Wer gegen kodifizierte Verbote und fachmännische Anweisungen aufmuckt oder auch nur durch sein Verhalten deren Sinn in Frage stellt, fordert erst recht die Schikane heraus. Nicht nur die der Ordnungshüter, sondern auch die jener, die mit diesem und der Ordnung überwältig sich identifizieren. In der automatisierten Sektion eines Rußwerks ist den Arbeitern, denen lediglich Kontrolle und Reinigung der Maschinerie obliegt, verboten, während der Arbeitszeit zu sitzen und zu rauchen, obwohl das ihre Funktion keineswegs beeinträchtigte. Die Ideologie duldet nicht einmal den Schein von Faulheit. Einen, der beim Auftritt des Obermeisters die brennende Pfeife in der Tasche versteckt, verwickelt jener ausdauernd in ein nichtssagendes Gespräch und zwingt ihn zum schmerzhaften Eingeständnis der Übertretung. Hält einer sich allzu wörtlich an die Werbeversprechen und Gebrauchsanweisungen von Selbstbedienungsläden oder automatischen Waschsalons und hilft sich selbst, dann sind sogleich berufene, fachkundige Berater zur Stelle, um mit Einwänden, Vorschriften und Kritteleien den ihrer Autorität verweigerten Tribut einzutreiben. Parasitär siedeln sich an den technischen Rationalisierungen von Produktions- wie Konsumsphäre Relikte archaischer sozialer Formen an. Die Autorität des Fachmanns dünkt noch dort unentbehrlich, wo er offensichtlich überflüssig wäre. Unter den Indizien dafür, dass es in meskinen Konflikten solcher Art um verkappt gesellschaftliche Fehlleistungen sich handelt, ist nicht das Unerheblichste ihre Irrationalität. Ihr Grund ist Vorwand, nicht der Grund. Im kollektiven Grinsen über einen Alten, der in die automatischen Türen der Straßenbahn eingeklemmt ist, im abschließenden Kommentar, der hat Angst um sein Rüb, wird Brutalität gesellschaftlich ritualisiert. Die Rationalisierung dafür ist die angebliche Notwendigkeit reibungslosen Funktionierens, eine gesunde Menschenvernunft, die auf die Menschen keine Rücksicht nehmen kann. Schon, dass sie noch da sind, wirkt potenziell wie Sand im Getriebe. Als soziales Phänomen stellt nach diesem Schema Lachen sich ein, wo das Besondere gleichsam seiner logischen Form nach als Störenfried des Allgemeinen verurteilt wird. Nach Bergsons Theorie sollte das Lachen, von ihm bereits soziologisch eingeschätzt, das von Konvention und Verdinglichung verzerrte Leben im Verhältnis der Menschen zueinander wiederherstellen. Vielleicht war das damals schon die Ideologie einer Oberschicht, die ihrerseits Nutznießer der Verdinglichung, freies Benehmen und Désinvolture, große Weltmanieren sich leisten konnte und ihrer bedurfte, um die eigene Überlegenheit zu repräsentieren. Heute jedenfalls sagt das Lachen als fait social das Gegenteil. Es restituiert nicht das Leben gegenüber seinen Verhärtungen, sondern die Verhärtung, wenn nach den Spielregeln allzu anarchische Regungen des Lebendigen jene Lügen zu strafen drohen. Wie, worüber gelacht wird, hat Teil an der historischen Dynamik der Gesellschaft und scheint mit dieser zu wechseln. Zwangshaft integriert Lachen heute, was aus den vorweg sozial gesteckten Rahmen herausfällt. Einer redet mit einem Betrunkenen und sucht zugleich durch Einverständnis heischendes Lächeln, das er an andere richtet, von jenem sich zu distanzieren. Unterwürfig nimmt er die mögliche Missbilligung seiner Resthumanität vorweg. Leicht verbünden die von sozialem Druck Deformierten sich mit der Gewalt, die sie zurichteten. Sie halten sich schadlos für den gesellschaftlichen Zwang, der ihnen selbst widerfuhr, an denen sie ihn offener zur Schau tragen. Unbewusst giriert das Gelächter über den komischen Kauz, die Unterdrückung, die dessen Absonderlichkeit zeitigte. Von solcher Sündenbock-Mentalität ist alles kollektive Lachen durchwachsen. Kompromiss zwischen der Lust, die eigene Aggression loszuwerden und den hemmenden Zensurmechanismen, die das nicht dulden. Das kulminiert, indem der wutverwandten, schallenden Gelächter, mit dem die Meute den Abweichenden zum Schweigen bringt, einem Verhalten, das, wenn die Bedingungen es gestatten, in die physische Gewalttat umschlägt und dabei noch diese zivilisatorisch rechtfertigt, indem sie sich gebärdet, als wäre alles nur Spaß. Der Intention, auf eine bessere Gesamtverfassung geben soziale Konflikte mehr noch an ihren Narben, dem Ausdruck des Beschädigten, sich zu erkennen, als an ihren Äußerungen. Verlangt man darum angeblich strenge soziologische Definitionen dessen, was nun sozialer Konflikt sei, so blockiert man den Zugang zu diesem. Soll Erfahrung wieder gewinnen, was sie einmal vielleicht vermochte und was ihr die verwaltete Welt beschneidet, theoretisch ins Unerfasste zu dringen, so müsste sie Umgangsgespräche, Haltungen, Gesten und Physiognomien bis ins verschwindend Geringfügige hinein entziffern, das Erstarrte und Verstummte zum Sprechen bringen, dessen Nuancen ebenso Spuren von Gewalt sind wie passiver möglicher Befreiung. Der Begriff der Fehlhandlung vollends hat, und ich glaube, das konnte ich Ihnen demonstrieren, sein soziologisches Recht. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende. Die pädagogische Problematik, von der ich ausgegangen bin und die ich in den beiden Seminaren zugrunde legte, durfte schließlich mit dem sachlichen Problem des sozialen Konflikts konvergieren. Die Abblendung des erkennenden Bewusstseins gegen das Unterschwellige rührt selbst her von der objektiven Struktur einer Gesellschaft, deren lückenlos gefügte Totalität den Blick auf das versperrt, was fortwächst unter dem Schein eines versöhnten Zustands, den sie willentlich und unwillentlich, ganz gewiss aber widerruflich bereitet. An der Theorie wäre es, Modelle zu konstruieren dafür, wie der prästabilierten, aber falschen Harmonie von Wissenschaft als Sozialtechnik und Gesellschaft als Inbegriff von Verwaltungstechnik denkend doch noch zu widerstehen sei.